Labor für Entrepreneurship in Gaia University. Also das ist ein bisschen was Anspruchsvolles. Nicht einfach so eine kleine Idee und loslegen, sondern gleich eine ganze Universität. Ja, Frau Badke, erstmal vielleicht zu Ihnen. Was ist Ihre Funktion? Universität klingt ja nach mehr. Da bei was Kleinem ist klar, Sie sind Gründerin. Wie ist das? Haben Sie das gegründet? Haben Sie es sich ausgedacht? Ist es ein größerer Kreis? Ja, wir sind im Moment für Gaia University Deutschland, sage ich auch immer direkt dazu, ein Team von 3 Menschen, die das gegründet haben. Und wir sind praktisch in erster Generation Franchise-Nehmer, könnte man vielleicht sogar sagen. Ja. Es handelt sich da um ein Social-Franchise-Modell von 2 Gründern auf internationaler Ebene. Also es ist insgesamt eine internationale, globale Hochschule. Und wir sind das praktisch das erste Länderzentrum, das sich hier in Deutschland etabliert hat. Von einer Gründung, die vor 3 Jahren stattgefunden hat. Und wir sind jetzt seit einem Jahr am Start. Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, wie entsteht so eine Idee? Also gerade eine Universität ist ja nicht etwas, was man so über Nacht mal leicht gründet. Gut, Sie haben das Backing, dass es da jemand schon gibt, der das sich ausgedacht hat und Sie wie es in einem Franchise übernehmen können. Trotzdem, wann ist Ihnen zum ersten Mal eine Idee gekommen, dass Sie eine Universität gründen können? Das ist ja nun wirklich ungewöhnlich. Ja, es hat ganz viel damit zu tun, womit Sie eben bei Herrn Luke auch abgeschlossen haben, und zwar mit diesem Gedanken, wenn ich liebe, was ich tue, werde ich nie mehr im Leben das Gefühl haben, zu arbeiten. Ich habe sehr lange im Bildungsbereich gearbeitet, viele, viele Jahre, in verschiedenen Funktionen als Beraterin, als Forschende, als Lehrende in Hochschulen, in anderen Bildungseinrichtungen, auch als externe Beraterin, PR-Unterstützerin. Und ich habe immer wieder versucht, auch Innovationen einzubringen, also immer wieder die Bildung weiterzuentwickeln in Richtung derer, die Bildung aufnehmen sollen, sozusagen als, wie soll ich es nennen, als Anwältin derer, die Bildung konsumieren sollen, aufzutreten, da auch eine aktivere Rolle zu ermöglichen. Und ich bin immer wieder in diesen klassischen Einrichtungen an eine Decke gestoßen, wo es nicht mehr weiterging, wo es einfach aufhörte mit der Innovation, mit der Neuerung. Und das hat mich natürlich zu einem guten Teil auch frustriert. Ich habe es in verschiedenen Stellen versucht, verschiedenen Plätzen, über 15 Jahre hinweg. Und dann irgendwann habe ich gedacht, so jetzt musst du es irgendwie selber probieren. Das hilft alles nichts. Habe das dann in kleineren erstmal als selbstständige Beraterin auch versucht, kleinere Prozesse in Gang zu setzen, Arbeitsgruppen zu gründen, die sich mit innovativer Bildung beschäftigen. Ja, und dann kam ich eines Tages, wurde ich angefragt, eingeladen, PR- und Pressearbeit für den Start von Gaia University zu machen. Habe mich sofort von diesem Konzept überzeugen lassen und habe erstmal selber einen einjährigen Prozess durchlaufen, um dieses Konzept kennenzulernen. Also ich bin praktisch sozusagen erstmal selber Studentin geworden, ja, um das zu studieren, worum es da geht. Und der Inhalt meines Studienprozesses war es, ein eigenes Zentrum zu gründen. Jetzt sage ich, also irgendwann, wenn Ihnen der erste Gedanke kam, Universität, hatten Sie nicht das Gefühl, das ist ein bisschen anspruchsvoll oder das ist ein bisschen zu viel? Oder wenn die anderen sagen, bist du so ein bisschen übergeschnappt? Oder wie war denn das so, als Sie das erste Mal einem erzählt haben, ich gründe eine Universität? Ja, der hat gesagt, du bist aber ein bisschen übergeschnappt. Ja. Ja. Durchaus, es ist in der Tat so. Und für mich war es wirklich das, wo aus meiner Sicht meine Geburtsstunde als Unternehmerin da war. Ich habe gesagt, wenn du das nicht wagst, wenn du dir diese Größe nicht zutraust, eines Gedankens, dir nicht zutraust, das zu denken, dann wirst du ewig sozusagen in einem Abhängigkeitsverhältnis bleiben, dann wirst du nach einem neuen Job suchen, wo du wieder irgendwie zurechtkommst. Ich habe gesagt, das ist jetzt die Möglichkeit, Unternehmerin zu werden. Aber bei Universität denkt man ja nicht gleich an Unternehmer. Da denkt man doch an Präsident und Vizepräsident und Kanzler und Dekan und Unterdekan und Lehrplankommission und lauter so Zeug. Ja. Das hat Sie nicht beängstigt? Das hat mich gar nicht beängstigt, weil ich bin ja mit den Menschen, die diese Universität im Ursprung auf internationaler Ebene gegründet haben, bin ich ja im Kontakt gewesen. Mit denen habe ich ein Jahr lang zusammengearbeitet und ich habe gesehen, es geht. Sie machen es, sie haben die Kühnheit des Gedankens ergriffen und gesagt, wir wagen es, wir haben ein starkes Unterstützernetzwerk, wir sind sehr gut eingebettet weltweit in Menschen, die sagen, also an der Bildung muss sich was verändern. Das ist ja jetzt ein Gedanke, den wir nicht mehr sehr intensiv erklären müssen. Ja. Aber die meisten haben aufgegeben. Die meisten haben es natürlich aufgegeben Und ich habe einfach gesehen, da wagen es einige Menschen und habe mich davon anstecken lassen. Und es ist einfach ein Feld von Personen, die da jetzt zusammengekommen sind, um diese Idee zu verwirklichen, die sagen, wir lassen uns einfach nicht mehr davon verschrecken, dass das alles zu groß, zu kompliziert, zu bürokratisch ist. Und wir wollen einfach zeigen, es geht auch so. Es geht auch ohne zu viel Bürokratie und es geht auch ohne zu viel Dünkel. Es geht auch sogar zum Teil ohne Titel. Ja, die man normalerweise, um eine Universität zu wählen, mitbringen muss. Ja. Wir sehen einfach, dass im Moment diese Aufbruchsstimmung in der Bildung auch einfach die Chance bietet, etwas auszuprobieren. Und da wir wissen, dass das Neue normalerweise nicht vom Alten unterstützt wird, haben wir gesagt, wir wagen es einfach, wir trauen uns das jetzt und machen es. Ja, das steht gleich ganz am Anfang, gleich der erste Satz heißt, die Politik und zu einem großen Teil auch die Wirtschaft scheinen den Herausforderungen der Zeit nicht mehr gewachsen. Das ist ein beinahe prophetischer Satz im Moment. Sieht im Moment wirklich so aus, als seien die, oder es könnte so sein, dass sie den Anforderungen nicht mehr gewachsen sind. Und dann sagen sie, ein paar Leute haben das schon früher vorhergesagt, ja, auch in ganzen Büchern, jetzt ist es offenbar soweit oder könnte soweit sein, vielleicht fängt es auch wieder. Sie sagen, das liegt auch ein bisschen an den traditionellen Formen höherer Bildung, die bringen weder richtige Lösungen hervor, noch werden sie den Lernbedürfnissen der Menschen gerecht. Also beides versagt. Richtig. Genau. Was setzen Sie dagegen? Ja, wir setzen zweierlei dagegen. Und das ist auch sozusagen der Kerngedanke von dieser Hochschule. Das eine ist, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dadurch, dass wir Gründende, also die Menschen, die jetzt Gaia University gegründet haben, haben Wurzeln in den sozialen Bewegungen, also engagieren sich seit vielen, vielen Jahren auch professionell in sozialen Bewegungen, Ökologiebewegungen, Friedensbewegungen, viele anderen Bewegungen weltweit und sehen einfach als Gegenbild zu diesem Versagen, was sich hier zeigt und in höherem Maße jetzt auch noch anbahnt, dass in diesen sozialen Bewegungen Expertise entstanden ist, Wissen entstanden ist, Kompetenz entstanden ist bei ganz vielen Menschen, die aber nirgendwo genutzt und abgerufen wird. Das heißt, es gibt Menschen, die seit 10, 15 Jahren an regenerativen Energien arbeiten, ausprobiert haben, die Spezialisten sind in ganz wichtigen Fragen. Wenn die aber an die Hochschule gehen, an eine normale Hochschule gehen mit diesem Wissen, kriegen sie erstmal gesagt, vergiss alles, was du bisher wusstest. Du musst erstmal, du musst erstmal ganz viele Bücher lesen, die wir dir hier geben. Du musst unser Curriculum schlucken und du musst erstmal 4 oder 6 Jahre hier studieren und dann wollen wir dir vielleicht zuhören. Und das ist sozusagen das, was Gaia University anders machen will. Das heißt, wir laden diese Menschen ein, die sich selber über ihr praktisches Tun Expertise erarbeitet haben, vor allen Dingen eben in Themenfeldern der Nachhaltigkeit, mit einem speziellen Projekt, mit ihrem Anliegen zu uns zu kommen, 1 bis 2 Jahre zu studieren, und das heißt bei uns ganz praktisch ihr Projekt umzusetzen. Das heißt, wir drehen im Grunde die Studienidee um. Wir erwarten nicht, dass dumme Leute kommen, die wir füttern mit Wissen und die dann hinterher einen Abschluss haben und gucken, ob sie in der Praxis was damit anfangen können. Sondern im Gegenteil, wir gehen davon aus, dass die Leute, die zu uns kommen, ganz klug sind, ganz viel wissen. Wir fragen sie, was braucht ihr, damit ihr sozusagen ins Unternehmerische kommt, damit ihr mehr Wirkung erzielt mit eurem Wissen, damit ihr davon vielleicht auch leben könnt. Und wir organisieren dafür einen Begleitungs- und Coaching-Prozess, der das ermöglicht und am Ende gehen die Leute auch noch mit einem Abschluss dann nach Hause. Und dann habe ich gelesen, damit das nicht so ganz individuell ist, versuchen Sie die Studierenden in so Gruppen zusammenzufassen. Ja. Und dann, wie werden die betreut, die Gruppen? Also das ist sozusagen das Kernmodell von Action Learning, das wir als Kernmethode bei der Gaia University einsetzen und anwenden. Da geht es um Lerngruppen. Das ist der Grundgedanke, dass die Menschen, die eben zu uns kommen, die sind ja nicht in Studiengängen organisiert, die kommen ja tatsächlich mit ihrem Projekt, durch interdisziplinäre Teams, wie das in jedem guten Unternehmen eigentlich so sein sollte, ganz viel lernen, indem sie sich untereinander begleiten. Die sollen sich ganz regelmäßig treffen. Die suchen sich selber aus. Ja. Nicht sie bilden die Lerngruppen, sondern die suchen sich selber. Das klingt zögerlich. Ja, das ist so eine Mischung. Es ist eine Art Aushandeln. Das heißt, wir sind ja im Prinzip eine virtuelle Hochschule, haben aber, weil wir wissen, dass die persönliche Anbindung ganz wichtig ist, Starter-Workshops, einen Workshop in der Mitte, sagen wir mal, eines Studienjahres und nochmal einen längeren Workshop über 10 Tage am Ende. Und in diesem Anfangsworkshop, wo die Menschen kommen, das Konzept kennenlernen und dann eben auch einander kennenlernen, da bilden sich diese Lernteams von 3 bis 4 Menschen. Und das ist zum Teil, hat das mit unseren Vorschlägen zu tun, was wir sehen, was Sinn machen könnte. Aber das letzte Wort hat auch die Studierende, die sagt, ich möchte aber lieber mit diesen Menschen. Also wir hatten zum Beispiel durchaus so eine Gruppe von Studierenden, die kamen, wo wir sagten, da sind vier Menschen, die haben eigentlich so ungefähr dasselbe Thema, das könnte passen. Und wir haben es vorgeschlagen und versucht, es auszuhandeln. Und die Betroffenen haben aber gesagt, ich würde aber lieber mit dem, das ist mir, da habe ich mehr Draht, das passt für mich besser und das ist für uns ausschlaggebend. Und da haben sie sich neue Lernformen ausgedacht und auch Lehrformen. Mhm. Also ein Mensch begleitet den Prozess, habe ich gelesen. Ja. Mhm. Was kann man sich darunter vorstellen? Der lehrt nicht oder der vermittelt nicht was, sondern der begleitet den Prozess. Mhm. Die Studenten lernen selber, tun sie das von selber und wie begleitet er das? Ja, die Studierenden lernen in der Tat von selber. Das kann man sagen und zwar liegt es daran, dass sie ein ganz, ganz massives Interesse haben an ihrem eigenen Projekt. Es ist sozusagen ja ihr Herzensanliegen, was sie mitbringen. Und das haben sie auch vorher ausgewählt. Sie machen ja relativ umfangreiche Auswahlverfahren. Also richtig. Es reicht nicht, wenn einer sagt, ich will, sondern sie gucken genau hin, ob der ein Anliegen hat. Kann man so sagen? So kann man es sagen. Und das findet eben auch in diesem Starter-Workshop statt. Das heißt, dieser erste Workshop von einer Woche, mit dem im Prinzip ein Studienprogramm beginnt, ist auch eine Art Auswahlverfahren gegenseitig. Wir nehmen das sagen auf Augenhöhe. Nicht, da sagen wir auch schon mal, wir empfehlen, das bringt hier nichts, weil einfach bestimmte Voraussetzungen fehlen oder eben, weil wir vor allen Dingen sagen, wir können die Verantwortung nicht gut übernehmen, das zu begleiten. Ja. Und wir empfehlen aber manchen auch schon mal, das ist auch schon vorgekommen, einfach nochmal einen gewissen Prozess in der Zwischenzeit zu tun, in einem halben Jahr wiederzukommen. Da haben wir jetzt auch einen Kollegen, der hat jetzt im Sommer angefangen, im August sein Projekt umzusetzen, der war aber Anfang des Jahres schon mal da und da haben wir gesagt, bitte guck doch nochmal in dem halben Jahr da und da drauf, ob du das dir vorstellen kannst. Jetzt ist er wieder da und macht mit, also das hat gut funktioniert. Und zu der Begleitung jetzt nur noch mal kurz, das ist eine relativ regelmäßige Begleitung, einmal die Woche, einmal im Monat eine Stunde ist dann Kontakt, meistens über Skype, Internet, wenn es nicht persönlich geht. Und da geht es tatsächlich darum, den Studierenden, die Studierende in eine Art Resonanzprozess zu bringen. Das heißt, ich signalisiere, ich achte darauf, dass du in der Virtualität des ganzen Projekts eine Anbindung hast. Hier ist jemand, der ist daran interessiert, dass du vorankommst. Es gibt auch ein relativ festes Design für diesen Kontakt. Der ist in vier Fragen gegliedert. Wir fragen immer, was läuft gut in deinem Projekt? Was ist schwierig? Was ist herausfordernd? Was ist deine Vision? Also wir binden jedes Mal wieder an die große Vision, an die Triebkraft, die eigentlich da ist. Und was ist dein nächster konkreter Schritt? Das sind immer diese vier Fragen, die wir stellen. Und das bringt unheimlich viel, wenn man das regelmäßig tut. Und je nachdem, was zu diesen Fragen natürlich auftaucht, geben wir dann auch Tipps und Hinweise, wie man eventuell mit diesem und jedem Problem, dieser Schwierigkeit weiterkommt. Denn wir müssen immer sehen, da ist eine Freiheit, die Studierenden hier aushalten müssen. Das ist, haben wir auch festgestellt, die Hauptherausforderung. Ja, und dann gibt es noch eine zweite Person, so eine Art Mentor. Was macht der genau? Das ist der Projektmentor oder die Projektmentorin, die ist vor allen Dingen für das inhaltliche Fortkommen des Projekts verantwortlich, arbeitet mit den Studierenden an dem Design, an der Gestaltung, an den einzelnen Schritten des Projekts, damit das Projekt der Traum, mit dem man am Anfang kommt, tatsächlich im Laufe von 1 bis 2 Jahren zu einem unternehmerischen Konzept wird. Das Ganze ist doch, wenn ich es richtig verstehe, virtuell. Das ist nicht da am Steierberg, wo Sie sonst sind, sondern das kann auch über das Internet alles laufen. Das ist Distance Learning. Ja, also das ist eben eine Mischform. Wir legen unheimlich viel Wert drauf, sehr viel Wert, eine persönliche Anbindung zu haben zu den Studierenden. Und wie gesagt, auch die Lerngruppen untereinander sollen sich unbedingt persönlich kennenlernen. Deswegen diese Präsenzworkshops am Anfang, in der Mitte und am Ende. Aber sonst sind die virtuell verbunden. Sonst ist das virtuell verbunden. Wir haben die E-Learning-Plattform. Und wir legen eben Wert drauf, und das ist auch eine der Voraussetzungen, dass wir Studierende haben, die keine Scheu mehr vor neuen Medien haben. Die sind alle aus Deutschland und sprechen Deutsch oder sind die international? Ja, also obwohl wir das deutsche Zentrum sind, ziehen wir auch eine bunte Mischung von Leuten an. Wir haben jetzt gerade einen kongolesischen Studenten aufgenommen, der zwar in Deutschland lebt, aber ein Projekt, kulturelles Austauschprojekt mit seinem Heimatland für Straßenkinder machen möchte. Wir haben eine deutsche Kollegin, Studentin jetzt da, die aber in Griechenland ein Projekt machen möchte, einen Deutschen, der in Indien ein Projekt macht. Also es gibt eine bunte Mischung auch von der Kulturen, sowohl von Deutschland nach außen in die Welt als auch umgekehrt. Und die Sprache ist von Anfang an Englisch oder Deutsch oder rundum? Ja, oder? Also ich habe mein erstes Jahr in Englisch absolviert selber, also weil ich auf der internationalen Ebene studiert habe, da ist Englisch die Studiensprache. Wir bieten auch in Deutsch die Programme an, aber gehen selber jetzt wiederum als deutsches Zentrum auch nach Schottland, um da in England in Englisch ein neues Programm anzubieten. Also wir sind schon dabei, sozusagen in Europa andere Zentren auch mit aufzubauen, und da ist dann Englisch die Sprache. Und es wechselt beides. Und die deutschen Studierenden sind auch herausgefordert, einfach über viele Materialien, die wir haben, die aber noch in Englisch sind, einfach, sie müssen des Englischen kundig und mächtig sein. Jetzt haben wir einen Haufen erfahren über das pädagogische Konstrukt, mit dem Sie arbeiten. Ist es denn wirtschaftlich? Wer zahlt was? Wie kommt das Ganze unternehmerisch auf die Beine? Ja, das vielleicht auch nochmal zu Ihrer Anfangsfrage, zu der Rolle, die ich da auch spiele, oder die wir drei, die das gegründet haben, alle eigentlich spielen. Wir sind sowohl eben in der, ja, wenn Sie es so nennen wollen, pädagogischen Arbeit tätig, also machen selber Studierendenbegleitung. Und gleichzeitig sind wir natürlich Gründer und Manager dieses Projekts und haben uns auch von Anfang an natürlich Gedanken darüber gemacht, wie kann das, und das war auch eigentlich ausschlaggebend für mich, das mitzutun, dass ich gedacht habe, das ist eigentlich auch eine Chance, mit diesem Bildungsgedanken und Bildungswissen ein eigenes Unternehmen zu führen und davon auch leben zu können über kurz oder lang. Das heißt, wir reihen uns ein in die wachsende Kette eigentlich der privaten Hochschulen, die sich ja zunehmend gründen, auch in Deutschland. Wir haben hier das kulturelle Problem, was unsere Kollegen auf internationaler Ebene, vor allen Dingen in den USA, nicht so sehr haben, dass Bildung hier natürlich immer umsonst war, immer subventioniert. Das heißt, wir fangen gerade erst an, und da wäre ich auch dann an Ihren Erfahrungen sehr interessiert, klarzumachen, dass Bildung kostet. Nur mit einem Zwischenruf. Als die Jahrtausendwende war, wurde einer so nachts da zur Wende gefragt, was ist denn das Thema des nächsten Jahrtausends? Da sagte der Bildung, ja auch unternehmerisch. Ja, aber da treten Sie doch an gegen den Staat, der das kostenlos gibt. Da sagte der nur ein Wort, unfähige Wettbewerber. Unfähige Wettbewerber. Ja, also ich bin selber überrascht, ich habe ein bisschen mehr Sorgen tatsächlich darum gemacht, wie wir an dieser Bewusstseinsveränderung noch mithelfen müssen, dass langsam die Einsicht wächst, dass Bildung ein Gut ist, für das es sich lohnt, in das es sich lohnt zu investieren, auch vom sogenannten Endverbraucher her. Ich bin erstaunt, dass die Menschen, die zu uns kommen, das für relativ selbstverständlich halten. Also es scheint eine Selbstselektion von der Zielgruppe auch zu geben, die sagen, ja, das ist doch klar, das ist logisch, dass wir dafür bezahlen. Und die Kollegen, die ihr Studium fertig haben, wir haben zum Beispiel jetzt das Konzept, dass wir aus dem gerade zu Ende gegangenen Studiengang, unserem ersten Studiengang, den wir auch abgeschlossen haben. Ach, da ist schon einer zu Ende? Ja. Nach wie vielen Jahren? Nach einem Jahr. Ja, wir haben so ein Capstone-Modell, das ist ein sogenanntes Schlusssteinjahr. Das heißt, wir haben über das Action Learning als Konzept die gute Möglichkeit, sehr viel anerkennen zu lassen über unsere Akkreditierungsagentur an Lebenserfahrung, Projekterfahrung. Ja. Das heißt, wir haben auf eine bestimmte soziale Bewegung in diesem Fall gesetzt, die Regionalwährungen erfindet, und haben danach erfahrenen Praktikern gesucht und haben denen angeboten, mit der Praxis, die ihr nachweisen könnt in diesem Gebiet, könnt ihr in einem Jahr einen Mastersabschluss machen, wenn ihr das wollt. Und das ist gerade passiert, ja, letzte Woche. Mit den Regionalwährungen, jetzt wurde das ja auch hochaktuell. Ja, zufälligerweise haben wir auch einen Kollegen hier, der das gerade zu Ende bringt, als einer unserer Studenten. Und das wird sicher nochmal interessant sein, dessen Erfahrungen da einzubeziehen. Aber das ist eben genau der Punkt, dass wir auch versuchen, bestimmte Themen zu fördern, diese beiden Sachen. Wir laden Leute ein, die ein klares Projekt haben und sagen, wir wollen das innerhalb von kurzer Zeit durch ein gutes Coaching, also die sich eigentlich bei uns auch im Coaching organisieren, in eine unternehmerische Übersetzung bringen, und zwar als soziale Unternehmer, ja, immer mit einem Thema, das eben auch wirklich gesellschaftsrelevant ist. Und gleichzeitig wollen wir eben auch als Hochschule der Nachhaltigkeit, wie wir uns ja auch nennen, bestimmte Themen, gesellschaftliche Themen einfach fördern. Und deswegen bieten wir dann auch schon mal, gehen wir direkt in die sozialen Bewegungen rein und sagen, wir bieten euch an, das hier machen zu können. Also das mit den Regionalwährungen würde ich nochmal nachfragen. Es wird ja jetzt, Geld nicht gedruckt, also das kann man heute nicht mehr sagen, aber es entstehen riesige Mengen Geld. Im hohen dreistelligen Bereich, in Milliardenhöhe, nicht nur in den USA. Das ist ja ein Thema, dass die Leute Angst kriegen, gab es das nicht alles schon mal und wie hat das eigentlich geendet? Was ist da das Konzept? Sie sagen, Sie arbeiten da eng zusammen. Das ist Teil des, ja, ist das ein Zukunftsprogramm oder ist das Volkswirtschaft? Sagen Sie mir was zu den Regionalwährungen. Ja, das ist natürlich ein Versuch oder eine Initiative, die in Deutschland auch schon relativ weit verbreitet ist, regionale Wirtschaftskreisläufe anzufeuern und anzuregen, ja, durch eine regionale Währung, so einfach es ist. Ja. Aber bevor ich da ins Detail gehe, würde ich tatsächlich mal vorschlagen, dass wir unseren Kollegen Jens Mannheim mal hören, denn der hat gerade das studiert, sein Studienprogramm in diesem, zu diesem Thema das gemacht und könnte da noch ein paar Worte mehr zu sagen. Na wunderbar, dann mitten rein. Kommen Sie. Sie sind Student, genau, der Universität. Sie hat es jetzt erzählt, so als Gründerin und als Verantwortliche für die Universität. Wenn Sie uns einen Satz sagen, wie Sie das erlebt haben, wieso sind Sie an die Universität gegangen und nicht an irgendeine staatliche Universität? Also das war mein Befreiungsschlag, weil ich hatte vorher an der Fachhochschule studiert, Sozialarbeit und Sozialpädagogik auf Diplom. Und das endete damit, dass man mir eine Werbung gab für einen Master in meinem Ende praktisch von meiner mündlichen Prüfung. Und dann hatte ich nur noch zu meinen Professoren gesagt, wenn, dann mache ich noch den Master of Disaster, aber das reicht jetzt erstmal. Also es war einfach so, es ist eine Fachhochschule gewesen, die Theorie und Praxis verbinden will, aber es kam mir so vor, dass es vor allem immer eine simulierte Praxis ist und wir eigentlich nicht wirklich rausgehen. Wir waren in Freiburg an einem sozialen Brennpunkt mit unserer Fachhochschule und da hätten wir direkt vor die Tür gehen können, arbeiten können. Und wir saßen aber in so einem Räumen. Und deswegen hatte ich mir gesagt, also irgendwie diese Form des Studierens kommt für mich eigentlich weiter erstmal nicht mehr in Frage. Und dann zwei Wochen später gab es einen Workshop von Kathleen Badke, wo ich dachte, okay, man kann es sich mal anhören. Wenn es ums Regiogeld geht und damit verbunden ein Studium, ein Studiengang, Master zur Gestaltung nachhaltiger Geldsysteme, ich kann es mir mal anhören. Und dann war ich dort und letzten Endes habe ich mich dafür entschieden, es zu machen, weil es halt um die Praxis ging, dass man halt in der Praxis arbeitet, sich mit einer Projektidee bewirbt und dann ein ganzes Jahr daran arbeitet. Nachhaltige Geldsysteme, das ist ein guter Begriff. Sagen Sie uns ein Stichwort, wie geht das? Sie führen jetzt eine neue Währung ein, den Gaia, oder wie geht das? Also ich bin aus Freiburg und wir werden dort den Freitaler einführen, als Ergänzung, nicht als Ersatz zum Euro, der einfach Rücksicht nimmt auf die gegebenen Lokalitäten, auf die Region. Und es ist mal ein bisschen, also wenn man über das Regiogeld spricht, sagen die Leute, was wollt ihr denn damit jetzt? Wir haben irgendwie einen Eurocard eingeführt und jetzt kommt das Regiogeld. Aber es ist wie gesagt eine sinnvolle Ergänzung. Und wenn ich sage, ich steige um von meinem Auto aufs Fahrrad, weil ich zur Arbeit fahre mit dem Fahrrad, da sagen die Leute auch, alles super, das ist ökologisch und ökonomisch sinnvoll. Und wenn man im Regiogeld kommt, dann kommen plötzlich so ganz, ganz viele Fragen. Aber eigentlich, es heißt ja nicht, dass man das andere nicht mehr nutzt. Also ich kann... Also die Frage nach Hamburg, muss ich nicht mit 23 verschiedenen Regionalwährungen zahlen, um dorthin zu kommen, sondern ich kann weiter in Euro nehmen und so kann ich auch weiter anstelle mit dem Fahrrad, mit dem Auto fahren oder mit dem Zug oder mit dem Flugzeug, aber es ist einfach nur eine Ergänzung für die Region. Sagen Sie uns einen Satz, worin die Grundidee liegt, wo ist der Vorteil dieser eigenen Währung? Dass sie die lokale Ökonomie und auch kulturelle Vielfalt stärken und also Rücksicht nehmen auf die lokalen Gegebenheiten, was bei dem Euro oft teilweise einfach untergeht. Der Euro fließt ab aus der Region und dieses Regiogeld kursiert in der Region und regt dadurch sozusagen die lokale. Das ist praktisch eine zweite Währung, ist eine Sekundärwährung. Genau, also die Globalisierung pumpt oft einfach das Geld raus und da wird nicht mehr Rücksicht genommen auf die lokalen Gegebenheiten. Das soll hiermit bezweckt werden, dass das also gestärkt werden soll. Ja. Nochmal zurück zur Gesamtuniversität. Sie gehen von einer wahrscheinlich irgendwo doch sehr anerkannten Institution, Fachhochschulen, haben einen guten Ruf, auch international. Gehen Sie an eine neue Initiative. Was hat Sie da bewogen zu sagen, jetzt treffe ich eine Wahl und entscheide mich für das? War es das Gefühl, waren es die Menschen, war es das Curriculum in Anführungszeichen? Also es war einfach, dass ich einfach das machen kann, was ich wirklich will, in der Praxis arbeiten und auch vor allem mit anderen zusammen. Also in einem Studiengang finde ich immer so, also das Sinnbild, man sitzt alleine am Ende an der Klausur an seinem Tisch und darf mit gar keinem sprechen und nicht mehr rüberschauen zum Nachbartisch. Und ich weiß nicht, wann man in seiner Arbeitswelt, ob im sozialen Sektor oder Wirtschaft, man wieder in dieser Situation ist. Man muss mit anderen kooperieren und das ist alles so blöd. Man sitzt dort alleine, muss gute Noten erzielen, kriegt die dann, wird eingeladen fürs Forschungsgespräch aufgrund guter Noten. Und so hält man seinen Schein hin. Und dann wollen sie plötzlich Teamfähigkeit. Also ich werde eingeladen aufgrund guter Noten und dann muss ich plötzlich im Job gute Teamfähigkeit beweisen. Und das ist eben bei Gaia University der Fall, dass ich einfach im Team arbeiten muss. Wir haben eine Veranstaltung organisiert, das war meine Projektidee, Öffentlichkeitsarbeit zu machen für den Freitaler. Und da war das Ziel, also in Zusammenarbeit mit dem Südwestrundfunk, eine Veranstaltung zu initiieren, einen Fachtag zum Thema Regiogeld in Freiburg. Und da haben wir in der Aula vom Südwestrundfunk dann praktisch einen Fachtag durchgeführt. Und das lief auch wieder über Internet. Also wir haben eine Grafikerin gehabt aus Ulm, einen Webmaster aus Nürnberg. Wir haben uns alle nie gesehen, aber über das Internet konnten wir halt kommunizieren. Uns wurden Websites erstellt, Plakate erstellt. Und am Ende war ich ein bisschen skeptisch. Bei dem Auftakt gab es ein Streicherquartett, Schülerstreichquartett, was gespielt hatte. Und der Webmaster kann fake sein, aber wenn er gute Arbeit macht und man die Website sieht, dann ist es gut. Aber bei dem Schülerstreichquartett wusste ich nicht genau, ob die wirklich existieren. Und wenn ich dann beim SWR stehe und die begrüßen will und keiner da ist und sie mir eine Mail schreiben, edgy, uns gibt's gar nicht, da war ich ein bisschen skeptisch, aber sie gab es und wir haben auch bei Jugend musiziert gewonnen und es war ein super Tag. Wir hatten mit 100 gerechnet, hatten für 120 Vorsitzhaber bestuhlt und dann mussten wir noch anbauen, weil wir über 120 Leute waren. Und das war ja auch ein Satz, den ich aus deinen Lernberichten einfach rausgelesen habe, dass du eigentlich vor einem Jahr mehr oder weniger als Flyer-Falter in deiner Initiative, Regiogeld-Initiative angefangen hast und das praktisch so die Befeuerung durch den Prozess bei der University, dich jetzt mehr oder weniger zu einem Ideengeber deiner eigenen Initiative auch weiterentwickelt hat, sodass das einfach auch für dich persönlich so ein Prozess war, so ein Weiterentwicklungsprozess, der dich da ein bisschen unternehmerisch geschliffen hat. Und das wäre natürlich genau unser Anliegen. Also ich habe letzten Endes in der Fachhochschule ein Konzept geschrieben zum Sponsoring oder zu irgendwie Öffentlichkeitskonzepte erstellt und das ist halt alles fiktiv. Und jetzt habe ich halt plötzlich einen Finanzplan erstellt mit rund 5.000 Euro, den ich persönlich gehaftet habe und dann werde ich plötzlich auch Unternehmer. Als Student guckt man genauer hin. Muss es auch machen. Ich muss nicht nur schreiben, ich brauche Kooperationspartner und kriege nur eins dafür, weil ich so eine tolle Idee hatte, sondern ich muss sie auch umsetzen und dazu muss ich sie auch finden. Ja. Also erst das Konzept erstellen, dann die Partner finden und da ist eben diese Begleitung ganz gut, dass man regelmäßig mit seinem Prozessbegleiter oder Prozessbegleiterin über Skype sprechen kann und sich austauschen kann und eine Person hat, die nicht direkt im Geschehen drin ist, aber soweit doch einen kennt, dass er dann entsprechende Tipps geben kann. Also ich verstehe die Idee, dass man an praktischen Arbeiten lernt und dass man sozusagen nicht Scheine erwirbt, sondern Projekte abschließt und dass das aber auch irgendwie dokumentiert wird. Absolut, genau. Es soll auf jeden Fall, es wird dokumentiert, es werden 6 Berichte insgesamt im Laufe von so einem Jahr erstellt. Wirklich, das ist auch Pflicht, verpflichtend. Und das ist eben sozusagen auch der Teil, wo wir sagen, wir sind eine Hochschule, wir erwarten einfach auch Forschung von den Studierenden. Ja. Aber eben an zweiter Stelle, wir kehren sozusagen einfach nur die Wichtigkeit um. Da steht der Mensch mit seinem Projekt an erster Stelle und das Wissen steht an zweiter Stelle. Die Forschung, die Wissenschaftlichkeit. Ja. Es wird aber doch erwartet, dass die Studierenden sich darum kümmern, zu recherchieren, nachzuforschen, was gibt es an Literatur, was gibt es im Internet und wie kann ich das für mein Projekt einsetzen und mich da weiterqualifizieren. Also das ist auf jeden Fall notwendig. Man braucht auch nicht Noten, um zu funktionieren. Also bei uns war es oft so, wir haben erstmal ganz lange einfach so studiert und gewartet und dann kam die Klausur näher und wir einmal wie eine Einigung von oben fingen alle an zu lernen. Und wenn wir diese Lerngruppen haben als Studierende, fragen wir uns, also praktisch am besten jede Woche diese 4 Fragen, wo Frau Kathleen gerade schon gesagt hat. Und das motiviert, weil wenn man dann in der 4. Woche immer noch nichts gemacht hat, dann fragt man sich schon, okay, wie sieht es denn aus? Und da brauche ich auch keine Noten für. Also das funktioniert so. Vielleicht noch so zum Abschluss, wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Was ist so Ihre Vorstellung? Große Universität mit vielen Studenten, Fachbereichen, wie sieht das aus? Weniger Fachbereich, mit vielen Studierenden gerne, absolut, das sehe ich schon. Ich sehe eine Differenzierung, die sich im Moment auch schon anbahnt, das heißt auch in unserem Team, die dazu führt, dass ich mich sehr schwerpunktmäßig für die nächsten Jahre darauf konzentrieren werde, ein Doctoral Program zu entwickeln, also eine Promotionsmöglichkeit. Meine Kollegin im Team wird sich darum kümmern, ein Bachelorprogramm zusätzlich aufzubauen, sodass wir wirklich das komplette Programm einer Hochschule anbieten können von den Abschlüssen her. Dazu gehört für uns auch die jetzt vorhandene internationale Akkreditierung hier auf deutschen bzw. europäischen Bologna-Boden zu stellen. Wir sind sozusagen jetzt auch schon vom System her, unserem Studiensystem her so akkreditiert, dass wir Bologna-Kriterien entsprechen, so muss man das formulieren. Aber wir haben natürlich die hier gerade in Europa besonders spezielle Anerkennung als Hochschule noch nicht und sind auch immer noch sehr selbstbewusst am Überlegen, ob es tatsächlich notwendig ist. Es wäre natürlich auch ein Marktvorteil für unsere Arbeit, das zu erwirken, aber wir wollen uns dafür nicht zu viel von unserer Vision und unserem Profil nehmen lassen. Insofern sind wir da, ist es ein Aushandeln, auch mit sagen wir mal, modernen Akkreditierungsagenturen, die auch etwas Neues versuchen wollen, sind wir auch gerade gut im Gespräch, das kann dann schon möglich sein. Also da, das wird so eine Entwicklung sein, dass wir eine Binnendifferenzierung der Produkte sozusagen vornehmen Was sich auch nochmal unter dem Social Franchise Aspekt in 5 Jahren mit Sicherheit realisiert haben wird, ist, dass wir für Europa vom Deutschen Zentrum aus weitere Zentren gründen, denen wir als Berater wiederum zur Seite stehen, also wie eine Erdbeerpflanze wirklich weitere Filialen, weitere Ableger zu bilden. Und das dritte Modell, der dritte Punkt, den ich sehe, der sich auch schon im Moment im Kleinen anbahnt, ist, dass wir Beratung für Action Learning auch in Unternehmen machen werden. Also, dass wir Angebote für Fortbildung in Unternehmen machen werden, die mit diesem Action Learning, das, was Jens Mannheim eben sagte, also diesem Praxislernen und auch einer neuen Art und Weise von Teamlernen und Teamarbeit, unsere Beratung anfragen. Das läuft auch jetzt schon vom europäischen Ausland. Da sehe ich die Entwicklung, da geht sie hin. Wunderbar. Das war ein schönes Schlusswort.